Links und rechts von ihr lag je ein Mann. Einer, wohl wie sie, um die 20 Jahre alt, der andere etwas jünger. Die Hände des Ersten waren in den Schoß des mittleren Leichnams gelegt. Die leeren Augen seines Schädels blickten ebenfalls dorthin. Der andere, jüngere Mann lag auf dem Bauch und schien ihre linke Hand zu halten. Sein Kopf war jedoch abgewandt. Der ältere Mann trug eine Art zweireihiges Diadem aus eng aneinandergereihten, durchbohrten Fuchszähnen, das wie auf einer Pelzhaube appliziert gewesen zu sein schien. Beidseitig war es von zwei tropfenförmigen Anhängern aus Elfenbein begrenzt. Da die Schädel der Toten an den Köpfen mit einer roten Ocker enthaltenen Lehmmasse bedeckt waren, es könnte sich um Totenmasken handeln, war dieses Diadem so genau rekonstruierbar, dass es uns zumindest ein wenig an das der Schamanin von Bad Dürrenberg erinnert. Beide Männer waren eines brutalen Todes gestorben. Jenem, mit den Händen im Schoß des mittleren Skeletts, war eine Lanze in den Bauch gerammt worden, dem Jüngeren ist mit einem stumpfen Gegenstand von hinten der Schädel eingeschlagen worden. Da das mittlere Individuum eine Rentierrippe wie ein Schmerzbeißer zwischen den Zähnen hatte und zudem ein Steinmesser im Bereich des Unterleibs platziert und dieser noch mit Rötel bestreut war, entwarf der Ausgräber Klima ein blutiges Szenario. Der ältere Mann könnte ein Schamane, ein Medizinmann gewesen sein, der versucht habe, mittels eines operativen Eingriffs die Schmerzen der Frau zu lindern. Auch einen prähistorischen Kaiserschnitt hielt er für möglich. Der andere Mann war womöglich sein Assistent. Weil die Operation schief ging, ihre Patientin starb, mussten die beiden einen entsprechenden Tod sterben. Zum Schluss wurde ein Feuer über dem Grab angefacht. Indes, in den letzten Jahren haben Genetiker, wieder war Johannes Krause beteiligt, zeigen können, dass es sich bei dem in der Mitte liegenden Individuum mit den körperlichen Auffälligkeiten um keine Frau, sondern um einen Mann handelt. Es braucht ein neues Szenario für den Tod der drei.